Cicero wurde von der niederträchtigen Kampfansage des Statthalters von Sizilien überrumpelt. Er war davon überzeugt gewesen, eine Übereinkunft auf Treu und Glauben getroffen zu haben. Wutschnaubend, was völlig untypisch für ihn war, tobte er durchs Haus. Sie hatten ihn lächerlich gemacht. Zudem lastete nun unausweichlich die drückende Verpflichtung auf ihm, seinem Klienten Schutz zu gewähren. Und so berief Cicero am Morgen, nachdem Stenius von seinem Schicksal erfahren hatte, ein Treffen ein, um seine Gegenstrategie festzulegen. Soweit ich mich erinnern kann, war dies das erste Mal, dass die üblichen Besucher allesamt abgewiesen wurden. Zu sechst drängten wir uns in das kleine Zimmer. Cicero, Quintus, Lucius, Stenius, ich selbst und Servius Sulpicius, der damals allgemein als der fähigste Rechtsgelehrte seiner Generation angesehen wurde. Theoretisch, sagte dieser, hat unser Freund das Recht, in Syrakus Berufung gegen das Urteil einzulegen, aber nur beim Statthalter, und das ist Verres. Das ist also kein gangbarer Weg. Klage gegen Verres selbst einzureichen, ist auch keine Option. Als amtierender Statthalter genießt er politische Immunität, außerdem ist Hortensius noch bis Januar Prätor des Gerichtshofes für Erpressungen. Und abgesehen von diesen beiden Aspekten säßen auf der Geschworenenbank ausschließlich Senatoren, die nie einen der ihren verurteilen würden. Du könntest einen Antrag im Senat einbringen, aber da du das schon erfolglos versucht hast, würde ein erneuter Vorstoß auch kein anderes Ergebnis bringen. Weiter offiziell in Rom zu leben, ist auch keine Option für Stenius, da eine wegen eines Kapitalverbrechens verurteilte Person automatisch der Stadt verwiesen wird. Solltest du ihn unter deinem Dach beherbergen, Cicero, setzt du dich sogar selbst der Strafverfolgung aus. Wie lautet also dein Rat? Selbstmord, sagte Servius. Stenius stöhnte grässlich auf. Ernsthaft, Stenius, ich fürchte, du musst das in Betracht ziehen, bevor sie dich in die Finger bekommen. Ich danke dir, Servius, unterbrach ihn Cicero schnell. Tiro, wir müssen für Stenius einen Unterschlupf finden. Und um es kurz zu machen, nachdem ich die Angelegenheit in der letzten Nacht von allen Seiten beleuchtet habe, haben wir meiner Meinung nach nur eine einzige Chance. Welche? Wir gehen vors Volkstribunat. Die Reaktion auf den Vorschlag war allgemeines Unbehagen, denn die Volkstribunen hatten in jener Zeit einen äußerst zweifelhaften Ruf. Seit alters her hatten sie dem Willen des gemeinen Volkes Ausdruck verliehen und so eine Kontrollfunktion gegenüber der Macht des Senats ausgeübt. Vor 10 Jahren jedoch, nach dem Sieg Sullas über Marius, hatten die Aristokraten sie ihres Einflusses beraubt. Seitdem waren sie nicht mehr befugt, Volksversammlungen einzuberufen, Gesetze zu beantragen oder Figuren wie Verres wegen schwerer Verbrechen oder Amtsvergehen anzuklagen. Auch wurde jeder Senator, der Volkstribun wurde, automatisch von der höheren Ämterlaufbahn ausgeschlossen. Er konnte weder zum Prätor noch zum Konsul gewählt werden. Mit anderen Worten, das Amt des Volkstribuns war zu einer politischen Sackgasse umgestaltet worden, zur Abstellkammer für die Giftspritzer und Geiferer, für die Unfähigen und Unvermittelbaren, kurz für den Ausschuss des Politikbetriebs. »Ich kenne eure Einwände«, sagte Cicero und bedeutete den Anwesenden mit einer Handbewegung, sich wieder zu beruhigen. »Eine kleine Einflussmöglichkeit ist den Volkstribunen aber dennoch geblieben, oder, Servius?« »Das stimmt«, sagte Servius. »Ihnen steht das Recht zu, Privatpersonen, die Opfer ungerechter Entscheidungen von Amtspersonen werden, ihren Schutz anzubieten. Aber ich muss dich warnen, Cicero. In der Wertschätzung deiner Freunde, zu denen zu zählen auch ich nun schon lange die Ehre habe, wirst du deutlich verlieren, wenn du jetzt anfängst, in der Politik des Mobs mitzumischen.« »Selbstmord«, wiederholte er. »Was ist dagegen einzuwenden? Wir müssen alle mal sterben. Auf diese Weise trittst du ehrenvoll ab.« »Was die Gefahr angeht, wenn wir uns mit den Volkstribunen einlassen, stimme ich Servius zu«, sagte Quintus. »Die Macht in Rom liegt in diesen Tagen nun mal in den Händen des Senats und der Aristokraten, ob uns das gefällt oder nicht. Deshalb haben wir ja auch immer die Strategie verfolgt, deinen Ruhm ganz behutsam über deine Arbeit bei Gericht aufzubauen. Bei den wirklich wichtigen Leuten wird der Schaden irreparabel sein, falls sich herumsprechen sollte, dass du ebenfalls so ein Krawallmacher bist. Außerdem, ich sage das nur ungern, Markus, aber hast du mal daran gedacht, wie Terentia das wohl auffassen würde, wenn du bei dieser Linie bleibst?« Servius brach in schallendes Gelächter aus. »Wie willst du Rom erobern, Cicero, wenn du nicht einmal deine Frau im Zaum halten kannst?« »Eins darfst du mir glauben, Servius, verglichen mit meiner Frau ist Rom ein Kinderspiel.« Und so ging die Diskussion weiter. Lucius war dafür, sich sofort an die Volkstribunen zu wenden, egal was das für Folgen haben würde. Stenius hatten Elend und Angst so betäubt, dass er zu keiner verständlichen Aussage fähig war. Manchmal, fasste Cicero die Diskussion schließlich zusammen, manchmal, wenn man in der Politik in einer Sackgasse steckt, muss man einen Kampf anzetteln, auch wenn man sich nicht sicher ist, ob man ihn gewinnen kann. Denn erst wenn der Kampf im Gange ist und alles in Bewegung gerät, ergibt sich manchmal eine Lösung. Ich danke euch, meine Freunde. Und damit war das Treffen beendet. Sofort nach Ende der Konferenz begab ich mich auf die Suche nach Terentias jungem Privatsekretär, Philotimus, einem feisten, lüsternen Burschen. Ich fragte ihn, ob in einer der Mietskasernen seiner Herren gerade eine Wohnung frei sei, und als er dies bejahte, bearbeitete ich ihn so lange, bis er mir den Wohnungsschlüssel gab. Als Stenius das verwahrloste Gebäude in Subura zum ersten Mal sah und ich ihm sagte, von nun an werde er hier leben müssen, hat er wahrscheinlich geglaubt, dass auch wir ihn jetzt im Stich gelassen hätten. Mit wehleidiger Stimme bat er mich, noch eine Weile bei ihm zu bleiben, doch ich musste dringend zurück, um alle den Fall betreffenden Dokumente zusammenzusuchen, damit Cicero sie den Volkstribunen vorlegen konnte. Wir befänden uns in einem Wettlauf mit der Zeit, erklärte ich ihm und war in der nächsten Sekunde wieder weg. Das Hauptquartier der Volkstribunen befand sich gleich neben dem Senatsgebäude in der alten Basilika Portia. Für die Zornigen und Enteigneten, für die Hungrigen und Kämpferischen war dieser Ort eine beliebte Anlaufstelle. Es gab 10 Volkstribunen, die jährlich vom Volk gewählt wurden. Sie saßen in dem eher kleinen Raum auf den immer gleichen langen Holzbänken unter einem Wandgemälde, auf dem die Niederlage der Karthager dargestellt war. Es war voll, es war laut und es war warm, trotz der Dezemberkälte draußen. Ein junger Mann, der seltsamerweise barfuß war, hielt gerade eine flammende Rede an den Mob. Der Bursche hatte hässliche, grobe Züge und eine widerwärtige, krächzende Stimme. In der Basilika Portia trieben sich immer jede Menge Spinner herum, und für einen solchen hielt ich den Kerl zunächst, da seine Rede sich ausschließlich darum zu drehen schien, warum man eine ganz bestimmte Säule unter gar keinen Umständen abreißen oder auch nur um einen Fuß versetzen dürfe, um mehr Raum für die Volkstribunen zu schaffen. Und dennoch schenkten ihm die Anwesenden unerfindlicherweise ihre Aufmerksamkeit. Auch Cicero hörte ihm interessiert zu und erkannte schließlich, vermutlich weil der Redner sich immer wieder auf meinen Vorfahren bezog, dass es sich bei dieser sonderbaren Gestalt um niemand anderen als den Urenkel des berühmten Marcus Porcius Cato handelte, den Erbauer und Namensgeber der Basilika. Ich erwähne diesen Vorfall, weil der junge Cato, der damals 23 Jahre alt war, später noch eine wichtige Rolle spielen sollte, sowohl im Leben Ciceros als auch beim Niedergang der Republik. Nicht, dass irgendwer das damals auch nur geahnt hätte. Er machte vielmehr den Eindruck, als würde er unausweichlich in der Irrenanstalt landen. Aber er hatte sein Ziel erreicht. Solange das Gebäude stand, was beklagenswerterweise nicht mehr allzu viele Jahre waren, blieb besagte Säule an ihrem Platz. Alles in allem jedoch waren die Volkstribunen ein ziemlich armseliger Haufen. Immerhin gab es aber einen unter ihnen, dessen Talent und Energie hervorstach. Und das war Lollius Palicanus. Er war ein stolzer Mann, wenn auch von niedriger Abstammung, gebürtig aus Picenum in Norditalien, der Machtbasis von Pompeius Magnus. Man war allgemein davon ausgegangen, dass Pompeius nach seiner Rückkehr aus Spanien seinen Einfluss nutzen würde, um seinem Landsmann den Weg zum Amt des Prätors zu ebnen. Wie jedermann sonst war auch Cicero überrascht gewesen, als Palicanus im Sommer plötzlich seine Kandidatur für das Volkstribunat verkündet hatte. Da die Amtszeit für die neu gewählten Volkstribunen immer am 10. Tag im Dezember begann, musste er sein Amt gerade erst angetreten haben. »Cicero«, brüllte er, als er uns sah, »ich habe mich schon gefragt, wann du hier auftauchst.« Er sagte, dass er die Neuigkeiten aus Syrakus bereits gehört habe und dass er mit uns über Verres reden wolle, aber nicht hier, vor so vielen Leuten, schließlich stehe mehr auf dem Spiel als nur das Schicksal eines einzelnen Mannes. Er schlug vor, dass wir uns in einer Stunde in seinem Haus auf dem Aventin treffen sollten. Cicero war einverstanden, worauf Palicanus sofort einen seiner Leute als Begleiter für uns herbeiwinkte. Er würde später nachkommen. »Die Rede, die du letzte Woche gehalten hast, die war wirklich gut«, waren Palicanus' erste Worte, als er kurz nach uns sein Haus betrat. aber diese aristokratischen Bastarde haben dich über den Tisch gezogen. Was genau willst du tun?« Ich öffnete meine Aktentasche, gab Cicero die Schriftstücke und er setzte Palikanos in kurzen Worten Stenius' Lager auseinander. Als er damit fertig war, fragte er, ob irgendeine Möglichkeit bestünde, dass die Volkstribunen ihm helfen könnten. »Kommt drauf an«, sagte Palikanos grinsend und leckte sich die Lippen. »Machen wir es uns erstmal bequem, dann sehen wir weiter.« Er führte uns in einen anderen Raum, dessen eine Seite vollkommen von einem riesigen Wandgemälde des lorbeerbekränzten Pompeius eingenommen wurde. »Was ich dir zu sagen habe, Cicero, ist nicht für Ohren außerhalb dieses Raumes bestimmt. Pompeius Magnus«, er nickte in Richtung des Gemäldes, für den Fall, dass wir nicht wissen sollten, wen er meinte, »wird nach 6 Jahren Abwesenheit wieder nach Rom zurückkehren, und zwar bald. Und damit ihn seine adligen Freunde nicht mit irgendeiner raffinierten Taktik reinlegen, wird er mit seiner Armee kommen. Er will Konsul werden. Und zwar ohne auf Widerstand zu treffen.« Gespannt beugte er sich vor und wartete auf eine schockierte oder überraschte Reaktion. Aber Cicero reagierte auf die sensationelle Nachricht so gleichmütig, als plaudere Palikanos über das Wetter. »Du willst also als Gegenleistung für deine Hilfe bei Stenius meine bei Pompeius.« »Du bist ein schlauer Kopf, Cicero.« Cicero stützte das Kinn auf die Hand. »Nun ja, erstmal wird das Quintus Metellus gar nicht freuen. Du kennst doch das alte Gedicht. Schicksal ist in diesem Staat der Weg der Metelli ins Konsulat. Das steht schon seit seiner Geburt fest, dass er im nächsten Sommer an der Reihe ist. Ach ja, tatsächlich, wie viele Legionen hat denn dieser Quintus Metellus hinter sich?« »Die Legionen hat Crassus«, sagte Cicero, »und Lucullus.« »Lucullus ist viel zu weit weg, außerdem hat er alle Hände voll zu tun. Und was Crassus angeht?« »Stimmt, er hasst Pompeius bis aufs Blut. Aber er ist Geschäftsmann. Und die sind immer für einen Handel gut. Und dann ist da noch die Kleinigkeit, dass das ganze Vorhaben gegen das Gesetz verstößt. Um zum Konsul gewählt zu werden, muss man 43 Jahre alt sein. Und Pompeius, wie alt ist er?« »34. Exakt. Fast ein Jahr jünger als ich. Außerdem muss man in den Senat gewählt worden sein und das Amt des Prätors inne gehabt haben. Mit beidem kann Pompeius nicht dienen. Einfach ausgedrückt, Palikanos, selten war ein Mann weniger qualifiziert für den Posten des Konsuls als Pompeius.« Palikanos machte eine wegwerfende Handbewegung. »Das mag ja alles stimmen. Aber schauen wir uns doch mal die Tatsachen an. Pompeius hat jahrelang über ganze Länder geherrscht, noch dazu in seiner Eigenschaft als Prokonsul. Er ist schon Konsul, außer dem Namen nach. Sei realistisch, Cicero. Du kannst von einem Mann wie Pompeius nicht erwarten, dass er nach Rom zurückkehrt, als Hinterbänkler wieder ganz von unten anfängt und sich um das Amt des Quästors bewirbt. Wie stellst du dir das vor? Wo bleibt da seine Würde?« »Seine Gefühle in allen Ehren, aber du hast mich nach meiner Meinung gefragt und ich sage dir, die Aristokraten spielen da nicht mit. Zugegeben, sie haben vielleicht keine andere Wahl und lassen ihn Konsul werden, wenn 10.000 von seinen Leuten vor der Stadt stehen. Aber früher oder später gehen seine Soldaten nach Hause. Und wie will er dann...« »Oho!« Cicero warf den Kopf zurück und fing an zu lachen. »Das ist schlau. Das ist wirklich schlau.« »Na, verstehst du jetzt?« sagte Palikanos grinsend. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, worum es ging. Erst später, auf dem Heimweg, als Cicero mir alles erklärte, begriff ich. Pompeius plante, sich für die umfassende Wiederherstellung der Machtbefugnisse der Volkstribunen einzusetzen und damit seine Wahl zum Konsul zu betreiben. Deshalb also Palikanos überraschender Schritt, sich ins Volkstribunat wählen zu lassen. Und wollten sie nicht die eigene Auslöschung riskieren, würde Hortensius, Catullus, Metellus und ihresgleichen keine andere Wahl bleiben, als dem zuzustimmen. Sobald das der Fall war, konnte Pompeius seine Soldaten nach Hause schicken und regieren, wenn nötig unter Umgehung des Senats, indem er sich direkt ans Volk wandte. Er wäre unantastbar. Der Plan, so wie Cicero ihn mir beschrieb, war brillant. »Welchen Nutzen hätte ich von der Sache?«, fragte Cicero. »Die Begnadigung deines Klienten. Das ist alles?« »Das kommt drauf an, auf die Qualität deiner Bemühungen. Zusagen kann ich dir nicht machen. Das muss warten, bis Pompeius in der Stadt ist.« »Ein ziemlich schwaches Angebot, wenn du mir die Bemerkung gestattest, mein verehrter Palikanos.« »Nun ja, du bist in einer ziemlich schwachen Position. wenn du mir die Bemerkung gestattest, mein verehrter Cicero. Cicero stand auf. Ich sah ihm an, dass er verärgert war. »Ich kann ja gehen«, sagte er. »Und deinen Klienten im Stich lassen, damit ihn Verres an eins von seinen Kreuzen nagelt?« Palikanus erhob sich ebenfalls. »Das bezweifle ich, Cicero. Ich bezweifle, dass du so hart sein kannst.« Er begleitete uns nach draußen. »Ich sehe dich und deinen Klienten dann morgen früh in der Basilika«, sagte er und schüttelte Cicero an der Haustür die Hand. »Danach wirst du in unserer Schuld stehen, und wir werden dich beobachten.« Selbstsicher warf er die Tür zu. Cicero verschränkte die Hände hinter dem Rücken und ging, in Gedanken vertieft, vor mir durchs Stadttor. Natürlich hatte Palikanus recht. Cicero hatte keine Wahl. Er konnte seinen Klienten nicht im Stich lassen. Ich bin mir sicher, dass er in diesem Augenblick die politischen Risiken abwog, die über ein einfaches Gesuch an die Tribunen hinaus in einer mit vollem Einsatz geführten Kampagne lägen, die die alten Rechte für die Volkstribunen zurückforderte. Das würde ihn die Unterstützung der Gemäßigten wie Servius kosten. »Tja«, sagte er mit säuerlichem Lächeln, als wir zu Hause ankamen, »einen Kampf habe ich ja gewollt. Sieht ganz so aus, als hätte ich den jetzt.« Er fragte den Hausverwalter Eros nach Terentia und schien erleichtert zu sein, als er hörte, dass sie in ihrem Zimmer war. Wenigstens blieben ihm so noch ein paar Stunden, bis er ihr die Neuigkeit mitteilen musste. Wir gingen in sein Arbeitszimmer, und er hatte gerade damit begonnen, mir seine Rede für die Tribunen zu diktieren, als wir von der Haustür laute Männerstimmen und einen dumpfen Schlag hörten. 6 grob aussehende, mit Knüppeln herumfuchtelnde Männer drängten in den Hausflur. Eros krümmte sich auf dem Boden und hielt sich den Bauch. Ein weiterer, uns unbekannter Mann, der keinen Knüppel, sondern ein anscheinend amtliches Schreiben in der Hand hielt, trat auf Cicero zu und verkündete, dass er befugt sei, das Haus zu durchsuchen. Befugt von wem? Cicero war ganz ruhig. Gaius Verres, Proprätor von Sizilien, hat am 1. Dezember diesen Haftbefehl verfügt. Er hielt Cicero das Schriftstück für eine unverschämt kurze Zeit unter die Nase. Ich suche den Verräter Stenius. Hier wirst du ihn nicht finden. Das werde ich selbst feststellen. Und wer bist du? Timarchides, Freigelassener von Verres. Ich werde mich von dir nicht in ein Gespräch verwickeln lassen, und der Angeklagte macht sich aus dem Staub. Er wandte sich an den Mann, der ihm am nächsten stand. Du sicherst den Vordereingang. Ihr zwei schaut euch hinten um. Der Rest kommt mit mir. Wenn du keine Einwände hast, Senator, werden wir mit deinem Arbeitszimmer beginnen. Kurz darauf war der Lärm, den die Männer verursachten, im ganzen Haus zu hören. Nachdem sie im Arbeitszimmer nichts gefunden hatten, nahmen sie sich oben Ciceros spartanisch eingerichtetes Schlafzimmer und seinen Ankleideraum vor. »Eins kann ich dir versichern«, sagte Cicero, der sich nur noch mit Mühe im Zaum halten konnte, während er mit ansehen musste, wie man sein Bett umkippte. »Du und dein Herr werden dafür 100-fach bezahlen.« »Wo ist das Schlafzimmer deiner Frau?« fragte Timarchides. »Tja«, antwortete Cicero, »das würde ich an deiner Stelle besser nicht betreten.« Aber Timarchides war schon mächtig in Rage. Er hatte eine lange Reise hinter sich, er hatte noch nichts gefunden. Er stürmte mit seinen 3 Männern im Schlepptau durch den Flur und brüllte, »Stenius, wir wissen, dass du da drin bist.« Dann riss er die Tür zu Terentias Schlafzimmer auf. Das folgende Kreischen, die klatschende Ohrfeige und eine bildkräftige Flut an Unflat, die der Eindringling hinnehmen musste, schallten durchs ganze Haus. Sie kam über den erbarmungswürdigen Freigelassenen, pflegte Cicero später zu sagen, wie eine aus einem Baum herabstürzende Tigerin. Timarchides musste wohl das Scheitern seiner Mission eingesehen haben, denn er blies die Sache ab. Zusammen mit seinen Rabauken trat er den schnellen Rückzug über die Treppe an, gefolgt von Terentia und der kleinen Tullia, die sich in den Falten von Terentias Gewand versteckte, gelegentlich daraus hervorlugte und wie ihre Mutter drohend die winzigen Fäuste schwang. Wir hörten, wie Timarchides seinen Männern etwas zurief, dann das Geräusch von trampelnden Schritten und schließlich die zufallende Haustür. Abgesehen von einem Hausmädchen, das irgendwo leise wimmerte, herrschte nun wieder Stille in dem alten Gebäude. Dann drehte sich Terentia um, holte tief Luft, wobei ihr flacher Busen sich schnell hob und senkte, und sagte zu Cicero, der oben am Treppenabsatz stand, »Und das alles nur wegen dieses langweiligen Siziliers, für den du im Senat Partei ergriffen hast?« »Ich fürchte ja«, sagte Cicero betrübt. Die wollen mir um jeden Preis Angst einjagen. Das darfst du nicht zulassen, Markus. Sie ging die Treppe hinauf und umfasste mit beiden Händen, ohne jede Zärtlichkeit, sondern voller Leidenschaft, Ciceros Kopf und starrte ihm wütend in die Augen. Du musst sie vernichten. Und als wir uns am nächsten Morgen auf den Weg zur Basilica Portia machten, da ging Quintus links von Cicero und Lucius rechts und hinter den dreien in einer eigens für diesen Anlass gemieteten Sänfte folgte im feierlichen Gewand einer römischen Matrone Terentia. Es war das erste Mal, dass sie sich die Umstände machte, Cicero öffentlich reden zu hören. Ich schwöre, dass ihn die Aussicht, vor ihr zu sprechen, nervöser machte als der Auftritt vor den Tribunen. Wir müssen mindestens 100 Personen gewesen sein, als wir über das Forum marschierten und schließlich in die Versammlungshalle der Tribunen einzogen. Mit etwas Abstand folgte uns Timarchides mit seiner Truppe. Angesichts unserer großen Zahl konnte er uns jedoch nichts anhaben, und in der Basilika, das wusste er genau, würde er nichts unternehmen können, ohne selbst in Stücke gerissen zu werden. Die 10 Volkstribunen saßen auf ihrer Bank. Die Halle war voll. Palikanos erhob sich und verlas den Antrag, dass nach Meinung des Volkstribunats die Verfügung der Verbannung aus Rom auf Stenius nicht anzuwenden sei. Dann trat Cicero vor die Tribunen. Sein Gesicht war weiß vor Anspannung. Im ersten Teil seiner Rede sagte er mehr oder weniger das Gleiche, was er schon im Senat gesagt hatte. Der Schluss von Ciceros Ausführungen hatte jedoch nichts mehr gemein mit seinen sonstigen Reden vor Gericht. Er war etwas völlig Neues und bezeichnete eine entscheidende Verschiebung seines politischen Standorts. Als er diesen Punkt erreichte, war seine Nervosität verflogen und sein Vortrag voller Feuer. Die Händler in den Markthallen, ihr Tribunen, kennen ein altes Sprichwort: Der Fisch stinkt vom Kopf. Und wenn im Rom dieser Tage etwas stinkt, dann sage ich euch, dieser Gestank kommt vom Kopf. Er kommt von oben, er kommt vom Senat. Laute Beifallsrufe. Und es gibt nur eins, sagen die Händler, was man mit einem stinkenden Fischkopf machen kann: abschneiden. Man muss den Kopf abschneiden und auf den Müll werfen. Noch mehr Beifall. Aber für so einen Kopf braucht man ein scharfes Messer und die kräftige Hand eines besonderen Mannes. Und so ein Mann wird kommen. Er ist nicht mehr weit. Tribunen, eure Macht wird wiederhergestellt werden, das verspreche ich euch, egal wie hart der Kampf auch sein wird. Ein paar ganz Schlaue fingen an, Pompeius Namen zu rufen. Cicero hob die Hand, wobei er 3 Finger in die Luft streckte. Ihr, Tribunen, müsst euch der gewaltigen Prüfung dieses Kampfes würdig erweisen. Zeigt Mut. Macht heute den ersten Schritt. Versetzt der Tyrannei einen Hieb. Befreit meinen Klienten und dann befreit Rom. Eine völlig regungslose Terentia starrte stur geradeaus, während um sie herum das gemeine Volk in Jubel ausbrach. Timarchides, der ganz hinten gestanden hatte, verschwand, noch bevor der Applaus sich gelegt hatte. Sicher machte er sich so schnell wie möglich auf den Rückweg nach Sizilien, um seinem Herrn zu berichten. Denn der Antrag, was wohl kaum noch der Erwähnung wert ist, wurde mit 10-0 Stimmen angenommen und Stenius' Sicherheit war für die Dauer seines Aufenthalts in Rom gewährleistet. Eine von Ciceros Maximen lautete: Wenn du etwas Unpopuläres zu erledigen hast, dann erledige es gründlich, denn der Eindruck von Halbherzigkeit kommt deinem Ansehen sicher nicht zugute. Obwohl er sich vorher nie zu Pompeius oder den Volkstribunen geäußert hatte, gab es in den folgenden 6 Monaten niemanden, der sich mit mehr Begeisterung für deren Sache eingesetzt hätte. Die Pompeianer jedenfalls waren entzückt, Terentia weniger. Ihr persönlicher Ehrenkodex verlangte es, dass sie ihrem Mann Beistand gegen die Feinde, die in ihr Haus eingedrungen waren. Doch nicht nur, dass sie sich inmitten all dieser übelriechenden armen Menschen Ciceros Tiraden gegen ihre eigene Klasse hatte anhören müssen, jetzt belagerten seine neuen politischen Kumpane auch noch zu jeder Tageszeit ihr Haus. Und Palikanos war ihr Wortführer. Bei seinem 2. Besuch im Januar brachte er einen der 9 Prätoren mit, Lucius Afranius, einen Senatskollegen aus Pompeius' Heimat Picenum. Cicero bemühte sich mit besonderer Liebenswürdigkeit um ihn und in früheren Jahren wäre es auch Terentia eine Ehre gewesen, einen Prätor in ihrem Haus begrüßen zu dürfen. Aber Afranius stammte weder aus einer ehrbaren Familie, noch verfügte er über jedwede Kinderstube. Pompeius sämtlichen Repräsentanten in Rom haftete stets etwas vom Geruch und den Manieren eines Feldlagers an. Sie waren ungeschlacht bis zur Brutalität, aber vielleicht musste man das sein, wenn man vorhatte, was sie vorhatten. Palikanos Tochter Lollia, ein schlampiges junges Ding, eine Zumutung in Terentias Augen, begleitete die Gruppe gelegentlich, da sie mit Aulus Gabinius verheiratet war. Auch er gehörte zu Pompeius' Parteigängern aus Picenum. Gabinius war das Verbindungsglied zu den Legionskommandeuren, die ihn mit Informationen über die Loyalität in der Truppe versorgten. Das war entscheidend, denn es hatte keinen Sinn, zur Wiederherstellung der Macht des Volkstribunats eine ganze Armee nach Rom zu schaffen, nur um schließlich festzustellen, dass die Legionen freudig zu den Aristokraten überliefen, wenn nur die Höhe der Bestechungssumme stimmte. Ende Januar traf Gabinus Nachricht ein, dass die letzten Rebellenhochburgen in Uxamar und Calagoris gefallen seien und Pompeius nun bereit sei, seine Armee in Richtung Heimat in Marsch zu setzen. Cicero hatte seit Wochen die Pedarii unter den Senatoren bearbeitet, um sie davon zu überzeugen, dass die aufständischen Sklaven im Norden Italiens eine zunehmende Gefahr für ihre Geschäfts- und Handelsinteressen darstellten. Seine Überzeugungsarbeit sollte sich lohnen. Als das Thema im Senat diskutiert wurde, stimmte das Haus trotz des erbitterten Widerstands der Aristokraten und der Anhänger Crassus mit knapper Mehrheit dafür, Pompeius spanische Armee nicht aufzulösen, sondern sie ins Mutterland zurückzubeordern, um Spartacus' Truppen im Norden zu zerschlagen. Mit diesem Votum hatte Pompeius das Konsulat so gut wie sicher. Und Cicero kehrte am Abend jenes Tages mit einem Lächeln auf den Lippen nach Hause zurück. Gewiss, er war von den Aristokraten, die ihn inzwischen mehr verachteten als jeden anderen Mann in Rom, brüskiert worden. Der präsidierende Konsul, der unglaublich hochnäsige Publius Cornelius Lentulus Sura, hatte sogar seinen Versuch, sich zu Wort zu melden, absichtlich ignoriert. Aber was machte das schon? Er gehörte zum inneren Kreis von Pompeius Magnus und jeder Idiot weiß, dass man in der Politik am schnellsten vorwärts kommt, wenn man sich in der Nähe des Mannes an der Spitze einnistet. Im Spätfrühling hatte Crassus im Absatz Italiens die Hauptkräfte von Spartacus' Rebellen besiegt, Spartacus getötet und 6000 Gefangene gemacht. Danach hatte er seine Truppen Richtung Rom in Marsch gesetzt. Kurz darauf überschritt Pompeius die Grenze und beendete den Sklavenaufstand im Norden. Er schickte einen Brief nach Rom, der im Senat verlesen wurde und in dem er Crassus' Leistung nur am Rande würdigte und stattdessen erklärte, dass allein ihm das Verdienst zukomme, den Sklavenaufstand endgültig und vollständig beendet zu haben. Das Signal an seine Anhänger hätte deutlicher nicht sein können. In diesem Jahr würde nur ein General im Triumph in Rom einziehen und der würde nicht Marcus Crassus heißen. Es ist kaum verwunderlich, dass bei all diesen aufregenden historischen Ereignissen niemand von uns mehr an Stenius dachte. Es muss irgendwann im Mai gewesen sein, als ein Kurier mit einem Brief an Ciceros Haustür klopfte. Der Mann übergab mir erst nach einigem Zögern das Schreiben und bestand darauf zu warten. Er habe strikten Befehl, nicht ohne Antwort zurückzukehren. Obwohl der Mann Zivilkleidung trug, war nicht zu überhören, dass er Soldat war. Ich brachte die Botschaft in Ciceros Arbeitszimmer. Während er sie las, verdüsterte sich sein Gesichtsausdruck. Er gab mir den Brief und als ich die Anrede las, wusste ich den Grund für sein Stirnrunzeln. Marcus Licinius Crassus, Imperator, an Marcus Tullius Cicero. Sei gegrüßt. Nicht, dass der Brief irgendeine Art Drohung enthielt. Er enthielt nur die Einladung, sich am nächsten Morgen an der Straße nach Rom in der Nähe der Stadt Lanuvium mit dem siegreichen General zu treffen. »Kann ich ablehnen?«, fragte Cicero und beantwortete die Frage gleich selbst. »Nein, kann ich nicht.« Das würde er als tödliche Beleidigung auffassen. »Wahrscheinlich wird er dich um deine Unterstützung bitten.« »Ach ja«, sagte Cicero sarkastisch. »Kannst du ihm nicht eine Art eingeschränkte Unterstützung anbieten, die sich nicht mit deinen Verpflichtungen gegenüber Pompeius überschneidet?« »Nein, das ist genau das Problem. Pompeius war da unmissverständlich. Er erwartet absolute Loyalität. Crassus wird mich fragen, bist du für mich oder gegen mich? Und dann wird für mich der übelste Albtraum eines jeden Politikers Wahrheit. Ich muss eine verbindliche Antwort geben. Er seufzte. Aber hingehen müssen wir. Am nächsten Tag machten wir uns kurz nach Sonnenaufgang in einer offenen Kutsche auf den Weg. Ciceros Gedanken kreisten ausschließlich um Crassus. Halb Rom gehört ihm. Hast du ihn mal in Aktion gesehen? Wenn er zum Beispiel hört, dass irgendwo ein Brand wütet und sich langsam durch ein ganzes Viertel frisst, dann lässt er seine Sklaven ausschwärmen und den Wohnungseigentümern lächerlich niedrige Kaufangebote machen. Und wenn die armen Burschen dann unterschrieben haben, dann schickt er Mannschaften mit Wasserwagen los, um die Brände zu löschen. Und das ist nur eine von seinen Methoden. Weißt du, wie Sicinius, der ja nun wirklich keiner ist, dem man mit irgendetwas Angst einjagen kann, Crassus nennt? Er nennt ihn den gefährlichsten Bullen in der Herde. Bis zum Meilenstein 8, der sich schon weit im Landesinnern in der Nähe von Boville befand, sagte er dann kein Wort mehr. Hier lenkte er meine Aufmerksamkeit auf etwas Seltsames. Auf Militärposten, die kleine Parzellen bewachten, die wie Holzlagerplätze aussahen. An 4 oder 5 dieser Plätze, die in regelmäßigen Abständen von etwa einer halben Meile auftauchten, waren wir schon vorbeigekommen. Und auf jedem weiteren schien größere Betriebsamkeit zu herrschen als auf dem vorherigen. Es wurde gehämmert, gesägt, gegraben. Cicero sagte mir schließlich, worum es sich dabei handelte. Die Soldaten zimmerten Kreuze. Kurz darauf kam uns eine Kolonne von Crassus' Fußsoldaten entgegen, die Richtung Rom marschierte. Wir mussten am Straßenrand halten, um sie vorbeizulassen. Den Soldaten folgte eine lange Gefangenenprozession, hunderte besiegter Rebellensklaven, eine ausgemergelte, graue Geisterarmee, die einem Schicksal entgegenstolperte, dessen Vorbereitungen wir gerade gesehen hatten, von dem sie selbst aber wahrscheinlich noch nichts wussten. Unser Kutscher murmelte einen Zauberspruch, um uns das Böse vom Leib zu halten, ließ die Peitsche über den Flanken der Pferde schnalzen und in der nächsten Sekunde sprengten wir davon. Etwa eine Meile weiter begann das Töten. In kleinen Gruppen an beiden Straßenseiten wurden die Gefangenen an die Kreuze genagelt. Ich versuche, die Bilder zu verdrängen. Aber gelegentlich tauchen sie in meinen Träumen wieder auf. Vor allem ein Motiv. Der Augenblick, als wir eine Hügelkuppe überquerten und in eine lange Allee aus Kreuzen blickten, die in der Hitze des Spätvormittags schimmerte und sich Meile um Meile schnurgerade dahinzog. Die Luft schien zu zittern von dem Stöhnen der Sterbenden, dem Brummen der Fliegen, dem Kreischen der Krähen. Deshalb hat er mich also hierher rausgelockt, murmelte Cicero wütend. Er will mich einschüchtern. Sein Gesicht war schneeweiß. Wenn es um Schmerz und Tod ging, war Cicero sehr empfindlich, sogar bei Tieren. Weshalb er es möglichst vermied, die Spiele zu besuchen. Ich nehme an, dass das auch der Grund für seine Abneigung gegen alles Militärische war. Bei Meilenstein 18 stießen wir auf das Kernstück von Crassus' Legion. Das neben der Straße aufgeschlagene Lager war von einem Graben und Schutzwällen umgeben. Standarten flatterten über dem Tor, neben dem Crassus' Sohn Publius, damals noch ein forscher Jungoffizier, schon wartete, um uns zum Zelt des Generals zu geleiten. Dort verabschiedeten sich gerade ein paar andere Senatoren von dem unverwechselbaren Crassus. Der alte Glatzkopf, wie seine Soldaten ihn nannten, trug trotz der Hitze den scharlachroten Umhang des Befehlshabers. Er war die Leutseligkeit in Person, wünschte den scheidenden Besuchern eine sichere Heimreise und begrüßte uns ebenso freundlich, sogar mich, dessen Hand er so herzlich schüttelte, als sei ich selbst ein Senator. Laut Cicero war er mindestens 200 Millionen Sesterze schwer, aber er unterhielt sich mit jedermann so ungezwungen wie ein Bauer und sein Haus in Rom war so bescheiden und schlicht wie sein Armeezelt. Er bat uns hinein und entschuldigte sich für das grausige Schauspiel an der Via Appia, halte das aber für unumgänglich und schien tatsächlich besonders stolz auf die logistische Leistung zu sein, entlang 350 Meilen Straße vom Ort der siegreichen Schlacht bis vor die Tore Roms 6000 Männer gekreuzigt zu haben. »Ich bezweifle, dass sich in Zukunft noch viele Sklaven gegen Rom erheben werden«, sagte Crassus und schaute mich lächelnd an. »Na, was glaubst du?« fragte er mich. Als ich leidenschaftlich verneinte, zwickte er mich in die Backe und verstrubbelte mir das Haar. Als er mich berührte, glaubte ich, meine Haut würde verschrumpeln. »Ist er zu verkaufen?« fragte er Cicero. »Gefällt mir der Bursche. Ich mache dir einen guten Preis, mal sehen.« Er nannte eine Summe, die mindestens das Zehnfache des normalen Preises betrug, und einen schrecklichen Augenblick lang fürchtete ich, Cicero würde annehmen. »Er ist nicht zu verkaufen, zu keinem Preis«, sagte Cicero. Die Fahrt hatte ihm zugesetzt. Seine Stimme klang heiser. »Und um jedes Missverständnis auszuschließen, Imperator, ich habe meine Unterstützung Pompeius Magnus zugesichert.« »Pompeius Magnus?« frotzelte Crassus. »Pompeius der Große? Verglichen mit wem?« »Darauf möchte ich lieber nicht antworten«, sagte Cicero. »Vergleiche können so ekelhaft sein.« Darauf zuckte sogar ein so unerbittlich leutseliger Mensch wie Crassus kaum merklich zurück. Es gibt Politiker, die können es nicht ertragen, sich zusammen in einem Raum aufzuhalten, selbst wenn es im Interesse beider wäre, sich zu verständigen. Es wurde mir schnell klar, dass Cicero und Crassus zu dieser Sorte gehörten. Crassus hatte Cicero zu sich bestellt, um seine Freundschaft zu gewinnen. Und Cicero war mit dem Vorsatz gekommen, sich Crassus Wohlwollen zu erhalten. Doch da beide ihre gegenseitige Abneigung nicht verbergen konnten, wurde das Treffen ein Desaster. »Kommen wir gleich zur Sache, einverstanden?« sagte Crassus, nachdem er Cicero gebeten hatte, Platz zu nehmen. Er legte seinen Umhang ab, übergab ihn seinem Sohn und ließ sich auf dem Sofa nieder. »Zwei Dinge sind es, Cicero, um die ich dich bitten möchte. Das erste ist die Unterstützung meiner Kandidatur für das Amt des Konsuls. Ich bin jetzt 44 und ich glaube, dass ich in diesem Jahr an der Reihe bin. Das zweite ist ein Triumph. Für beides bin ich bereit zu zahlen, egal wie viel. Wie du weißt, mache ich normalerweise nur Exklusivverträge, aber angesichts deiner Verpflichtungen werde ich mich mit der Hälfte von dir begnügen müssen. Ein halber Cicero ist immer noch doppelt so viel wert, wie bei den meisten anderen der ganze Mann.« »Sehr schmeichelhaft, Imperator«, erwiderte Cicero. »Meinen Sklaven kann man nicht kaufen, aber mich schon. Meinst du das? Vielleicht erlaubst du mir, dass ich darüber nachdenke.« »Was gibt es da nachzudenken? Bei den Konsulatswahlen hat jeder Bürger zwei Stimmen. Gib eine mir und die andere, wem immer du willst. Du brauchst nur dafür zu sorgen, dass deine Freunde ebenso handeln. Sag ihnen, dass Crassus nie vergisst, wer ihm gefällig war. Und genauso wenig, wer ihm nicht gefällig war.« »Ich fürchte, ich werde dennoch Bedenkzeit brauchen.« Wie ein Hecht durch klares Wasser huschte ein Schatten über Crassus freundliches Gesicht. »Und der Triumph?« »Ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt, dass du diese Ehre verdient hast. Wie du aber sicher weißt, so ist Voraussetzung für einen Triumph, dass durch die betreffende militärische Aktion dem Staat neues Herrschaftsgebiet hinzugefügt wurde. Der Senat hat über ähnliche Fälle schon beraten. Offenbar reicht es nicht aus, lediglich zuvor verlorenes Territorium zurückzugewinnen.« Cicero erläuterte ihm all dies mit scheinbar tief empfundenem Bedauern. »Das sind doch Formalitäten, meinst du nicht auch? Wenn Pompeius Konsul werden kann, ohne auch nur eine einzige der notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen, warum kann man mir nicht wenigstens einen Triumph zugestehen?« Es entstand eine lange Pause, in der ich mich fragte, wie Cicero sich aus diesem Dilemma befreien würde. »Da draußen, Imperator, das ist dein Triumph«, sagte er plötzlich und deutete in Richtung Via Appia. »Das ist das Monument für einen Mann wie dich. Solange Römer Zungen haben werden, um zu sprechen, so lange werden sie sich an Crassus erinnern als den Mann, der über eine Strecke von 350 Meilen an Kreuzen im Abstand von 117 Schritten 6000 Sklaven gekreuzigt hat. Kein anderer unserer großen Generäle wird jemals etwas Ähnliches vollbracht haben.« Cicero machte eine verächtliche Handbewegung. Keiner von denen wäre jemals auch nur auf die Idee gekommen. Cicero lehnte sich zurück und schaute Crassus lächelnd ins Gesicht. Crassus erwiderte das Lächeln. Die Zeit verstrich. Ich spürte, wie mir der Schweiß den Rücken hinunterlief. Schließlich stand Crassus auf und streckte Cicero die Hand hin. »Ich danke dir für deinen Besuch, junger Freund«, sagte er. Als der Senat wenige Tage später zusammenkam, um die Ehrungen festzulegen, stimmte Cicero mit der Mehrheit gegen einen Triumph für Crassus. Stattdessen musste sich der Bezwinger von Spartacus mit einer Ovation zufrieden geben, eine in jeder Beziehung zweitklassige Ehrung. Er zöge nicht in einem von vier Pferden gezogenen Triumphwagen in die Stadt ein, sondern würde zu Fuß gehen müssen. Statt einem Kranz aus Lorbeer gäbe es nur einen aus Myrte. Wenn der Mann nur einen Funken Ehre im Leib hat, sagte Cicero, dann lehnt er ab. Fast überflüssig zu erwähnen, dass Crassus Zusage dem Senat kurze Zeit später vorlag. Als man zu den Ehrungen für Pompeius kam, bediente sich Afranius eines schlauen Manövers. Er nutzte seinen Rang als Prätor, um schon zu Beginn der Debatte das Wort zu ergreifen und zu verkünden, dass Pompeius in Demut jede Ehrung, die das Haus ihm gewähre, akzeptieren würde. Er träfe morgen mit 10.000 Mann vor den Toren der Stadt ein. 10.000 Mann? Nach dieser Ankündigung schien es den Aristokraten nicht mehr ratsam, den Eroberer Spaniens zu brüskieren. Per einstimmigem Votum wurden die Konsuln angewiesen, Pompeius einen Triumph anzubieten. Am nächsten Morgen kleidete sich Cicero mit noch größerer Sorgfalt als üblich und besprach sich mit Quintus und Lucius, wie weit er bei den bevorstehenden Unterredungen mit Pompeius gehen solle. Er entschied sich für die forsche Variante. Im nächsten Jahr würde er 36 Jahre alt, das Mindestalter, um sich in Rom für das Amt eines der vier Ädilen zu bewerben, die jedes Jahr neu gewählt wurden. Der Aufgabenbereich des Amtes, der Unterhalt der öffentlichen Gebäude, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, die Ausrichtung von Spielen etc., konnte Cicero dabei helfen, seine politische Gefolgschaft weiter auszubauen. Die drei Männer einigten sich darauf, dass Cicero Pompeius bitten würde, seine Kandidatur zum Ädil zu unterstützen. »Ich glaube, das habe ich mir verdient.« Nachdem das erledigt war, mischten wir uns unter die riesige Menschenmenge, die Richtung Westen zum Marsfeld drängte. Es ging das Gerücht, dass Pompeius dort seine Legionen halten lassen wollte. Es war Gesetz, dass man innerhalb der heiligen Mauern Roms kein militärisches Imperium ausüben konnte. Wollten also Crassus und Pompeius das Kommando über ihre Armeen behalten, so waren sie genötigt, ihre Intrigen von außerhalb zu steuern. Cicero hatte schon von Palicanus erfahren, dass Pompeius sein Hauptquartier in der Villa Publica aufzuschlagen gedachte, dem Gästehaus der Regierung gleich neben dem abgesperrten Gelände für die Stimmabgabe. Dorthin waren Cicero, Quintus, Lucius und ich unterwegs. Die Villa wurde von einer doppelten Postenkette Soldaten abgeriegelt, und als wir uns schließlich bis zur äußeren Mauer durchgekämpft hatten, wurde uns gesagt, dass ohne Zugangsberechtigung niemand auf das Grundstück dürfe. Cicero war äußerst beleidigt, dass keiner der Wachposten je von ihm gehört hatte, und wir konnten von Glück sagen, dass zufällig Palicanus auftauchte, der seinen Schwiegersohn, den Legionskommandeur Gabinius, holen ließ, der dann für uns bürgte. Die Luft so nah an der Macht knisterte vor Spannung. »Pompeius Magnus ist heute Nacht eingetroffen«, erklärte Palicanus und fügte in feierlichem Ton hinzu, »die Konsuln sind gerade bei ihm.« Er versprach, uns Bescheid zu geben, sobald er mehr wüsste, und eilte dann wichtigtuerisch ins Haus. Mehrere Stunden vergingen, ohne dass Palicanus wieder auftauchte. Wir sahen, wie die Konsuln die Villa verließen und die großen alten Männer, Catulus und Isauricus, hineingingen. Am Nachmittag traf Hortensius ein und wurde sofort vorgelassen, wenig später auch die drei Metellus-Brüder. Und da konnte selbst Cicero nicht mehr umhin, dies als Demütigung aufzufassen. Sein Bruder Quintus eilte davon, um im Umkreis des Senatsgebäudes vielleicht das eine oder andere Gerücht aufzuschnappen. Währenddessen wanderte Cicero in den Kolonnaden nervös auf und ab und schickte mich zum 20. Mal los, um Palicanus oder Afranius oder Gabinius oder wen auch immer aufzutreiben, der ihm Zugang zu der Konferenz verschaffen könnte. Ich wurde von einem Tumult auf der Straße abgelenkt. Menschen riefen »Heil Imperator!« Jubel brandete auf, das Tor wurde aufgerissen und flankiert von seinen Leibwächtern erschien Crassus. Er nahm den mit Federn geschmückten Helm ab, gab ihn einem seiner Lektoren, wischte sich die Stirn ab und schaute sich um. Sein Blick fiel auf Cicero. Er neigte leicht den Kopf und lächelte ihn, wie es seine Art war, unbefangen an. Ich glaube, dass dies einer der seltenen Momente war, in denen ich Cicero vollkommen sprachlos sah. Dann warf sich Crassus den scharlachroten Umhang über die Schulter und betrat mit festem Schritt die Villa Publica, während Cicero sich kraftlos auf seinen Hocker fallen ließ. »Sieht schlecht aus«, erklärte Quintus wenig später, obwohl man das schon an seinem Gesichtsausdruck ablesen konnte. »Pompeius Konsul, die Rechte des Volkstribunals wiederhergestellt, kein Widerstand der Aristokratie. Als Gegenleistung Hortensius und Quintus Metellus mit voller Rückendeckung durch Pompeius Konsuln im nächsten Jahr. Ablösung von Verres als Statthalter von Sizilien, neuer Statthalter Lucius Metellus. Lucius Metellus und jetzt der Gipfel. Crassus, zweiter Konsul neben Pompeius. Auflösung beider Armeen am Tag des Amtsantritts. Aber ich hätte dabei sein müssen, sagte Cicero und starrte tief bestürzt zur Villa. Ich hätte dabei sein müssen. Markus, sagte sein Bruder mit trauriger Stimme und legte ihm die Hand auf die Schulter. Keiner von denen wollte, dass du dabei bist. Cicero war wie betäubt. Doch dann schüttelte er sich, stand auf und ging wütend Richtung Tür. Doch es war schon zu spät. Die mächtigen Männer hatten ihren Handel besiegelt und verließen gerade die Villa. Ihre hektischen Berater kamen als Erste, dann die Wachen, die auf den Boden stampften, als ihre Herren durch die Tür traten. Crassus erschien als Nächster, dann trat Pompeius aus dem Halbdunkel. Alle wussten sofort, wen sie vor sich hatten. Nicht nur wegen der Aura der Macht, die Luft bei jeder seiner Bewegungen aufzuladen schien, sondern auch wegen seiner Züge. Er hatte ein breites Gesicht mit weit auseinanderstehenden Backenknochen und dichtes, welliges Haar, das sich zu einer Tolle aufschwang, die an den Bug eines Schiffes erinnerte. Das Gesicht strahlte Gewicht und Führungskraft aus. Es passte zu den breiten Schultern und dem kräftigen Brustkorb. Er hatte den Oberkörper eines Ringers. Mir war jetzt klar, warum man ihn in seiner Jugend, als er für seine Skrupellosigkeit berühmt war, den jungen Schlechter genannt hatte. Und so defilierten sie an uns vorüber, der alte Glatzkopf und der junge Schlechter. Ohne ein Wort zu wechseln, ohne sich auch nur anzuschauen, gingen sie auf das Tor zu, das sich für sie öffnete. Es waren sicher 20.000 Menschen, die sich an jenem Nachmittag auf dem Marsfeld versammelt hatten und die jetzt in lautstarken Jubel ausbrachen. Was für ein ekelerregendes Schauspiel! Cicero musste mir die Worte ins Ohr brüllen, damit ich ihn überhaupt verstand. Ein Konsulat, das gefordert und unter Zwang bewilligt wurde. Wir sind Zeuge des Anfangs vom Ende der Republik, Tiro. Denk an meine Worte. Unwillkürlich ging mir der Gedanke durch den Kopf, hätte er an der Konferenz teilgenommen und die gemeinsame Kandidatur mit eingefädelt, würde er dieses Arrangement als meisterliche Staatskunst preisen. Plötzlich war Palikanos an unserer Seite. »Der Imperator möchte dich sprechen«, rief er mit atemloser Stimme. »Er will sich persönlich bei dir bedanken.« Ich spürte, dass Cicero mit sich rang, aber Palikanos ließ nicht locker, zupfte ihn beharrlich am Ärmel und schließlich gab er nach. Palikanos führte uns zu einem kleinen, abgeschlossenen Bereich, wo sich am Wahltag nach altem Brauch die Magistrate versammelten, bevor sie das Podium bestiegen, um ihres Amtes zu walten. Kurz darauf erschien Pompeius. Ein junger schwarzer Sklave reichte ihm ein Tuch, womit er sich den Schweiß von Gesicht und Nacken wischte. Ein Dutzend Senatoren standen schon bereit, um ihn zu begrüßen, und Palikanos schob Cicero unter die Wartenden und zog sich dann mit Quintus, Lucius und mir zurück. Pompeius, gefolgt von Afranius, der ihm die Namen zuflüsterte, schritt die Reihe ab und schüttelte jedem Senator die Hand. »Sehr erfreut«, sagte Pompeius. »Sehr erfreut. Sehr erfreut.« Schnell hatte er Cicero erreicht. »Marcus Cicero, Imperator«, sagte Afranius. »Sehr erfreut.« Er wollte schon weitergehen, als Afranius flüsterte, »Cicero ist einer der herausragenden Advokaten unserer Stadt. Er war uns im Senat von großem Nutzen.« »Tatsächlich. Nun, ich hoffe, du leistest auch weiterhin so gute Arbeit.« »Das werde ich«, sagte Cicero schnell. »Ich hoffe, im nächsten Jahr das Amt des Ädils bekleiden zu können.« »Ädil?« Bereits der Gedanke schien Pompeius zu belustigen. »Nein, das glaube ich kaum. In dieser Richtung habe ich schon andere Pläne, aber ich bin sicher, dass wir für einen fähigen Anwalt immer eine Verwendung finden.« Und dann ging er tatsächlich weiter. »Sehr erfreut. Sehr erfreut.« Und ließ den starr geradeaus blickenden, schwer schluckenden Cicero einfach stehen. Während all der Jahre in seinen Diensten erlebte ich in jener Nacht zum ersten und zum letzten Mal, dass Cicero zu viel trank und sich so entsetzlich mit Terenzia stritt, dass sie schließlich weinend aus dem Zimmer stürmte. Doch am nächsten Tag wurde ich wie üblich kurz vor Sonnenaufgang von den Geräuschen seiner Morgenübungen, bei denen er sich vielleicht etwas langsamer als sonst bewegte, geweckt. So war er. Fehlschläge befeuerten seinen Ehrgeiz. Ich zog mich an, entzündete die Lampen, wies den Türwächter an, die Haustür zu öffnen, kontrollierte die Besucher. Dann ging ich in Ciceros Arbeitszimmer und übergab ihm die Namensliste. Stenius, stöhnte er auf, als er den Namen des Siziliers entdeckte, der sich längst regelmäßig unter den Wartenden im Tablinum befand. Mögen die Götter uns gnädig sein. Er ist nicht allein, warnte ich ihn. Er hat noch zwei Landsleute mitgebracht. Du meinst, jetzt vermehrt er sich schon? Hustend räusperte er sich. Also los dann. Schick ihn als Ersten rein. Stenius Begleiter stellten sich als Heraklius aus Syrakus und Epikrates aus Bidis vor. Es waren alte Männer, die wie Stenius im dunklen Trauergewand und mit unrasierten Haaren und Bärten erschienen. Vielen Dank, dass du mich empfängst, Senator. Ich bin jetzt im Besitz der Gerichtsakten aus Syrakus, so dass du dich selbst davon überzeugen kannst, was dieses Monster mir angetan hat. Er zog ein Stück Papier aus seiner Ledertasche und drückte es Cicero in die Hand. Das ist das Schriftstück, das vor dem Urteil der Volkstribunen angefertigt wurde. Und das hier, sagte er und zog ein zweites Papier aus der Tasche, ist das Schriftstück, das danach verfasst wurde. Seufzend hielt Cicero die beiden Dokumente nebeneinander und überflog sie mit zusammengekniffenen Augen. Und was soll das? Das ist das offizielle Urteil aus deinem Verratsprozess. Hier steht, dass du während der Verhandlung anwesend warst. Wir beide wissen, dass das Unsinn ist. Und das hier? Er sprach jetzt langsamer, weil ihm allmählich dämmerte, was das, was er da las, eigentlich bedeutete. Und das hier stellt fest, dass du nicht anwesend warst. Er hob den Kopf und seine verhangenen Augen begannen sich aufzuklären. Verres hat also seine eigenen Prozessakten gefälscht und dann hat er seine eigene Fälschung nochmal gefälscht. Genau, schrie Stenius. Nachdem du mich dem Volkstribunal präsentiert hattest, da hat ganz Rom gewusst, dass ich nicht am 1. Dezember in Syrakus gewesen sein konnte. Also musste Verres den Beweis für seine Lüge vernichten. Aber das erste Schriftstück war schon auf dem Weg zu mir. »Gut, gut«, sagte Cicero. »Und hier lese ich noch, dass du an jenem Tag von einem Verteidiger vertreten wurdest, Gaius Claudius, Sohn des Gaius Claudius aus dem Wahlbezirk Palatina. Wer ist das?« »Er führt die Geschäfte von Verres.« Cicero musterte Stenius. »Was hast du denn da noch in deiner Tasche?« fragte er. Und dann ergoss sich an jenem heißen Sommermorgen der gesamte Inhalt von Stenius' Tasche über den Boden von Ciceros Arbeitszimmer. Briefe, Namen, Ausschnitte aus offiziellen Akten, hingekritzelte Notizen über Gerüchte, Klatsch und Tratsch. 7 Monate Arbeit von 3 wütenden, verzweifelten Männern, denn es stellte sich heraus, dass Verres auch Heraklius und Epikrates um ihr Vermögen gebracht hatte. Im Wert von 60.000 Sesterzen den einen, von 30.000 den anderen. In beiden Fällen hatte Verres sein Amt dazu missbraucht, mit falschen Vorwürfen unrechtmäßige Schuldsprüche zu erwirken. Beide waren ungefähr zur gleichen Zeit ausgeplündert worden wie Stenius. Beide waren bis zu jener Zeit die führenden Persönlichkeiten in ihren Gemeinden gewesen und mussten völlig mittellos von der Insel fliehen und Zuflucht in Rom suchen. Sie hatten von der Entscheidung der Volkstribunen erfahren, hatten ihn ausfindig gemacht und ihm vorgeschlagen, gemeinsam gegen Verres vorzugehen. Nach außen machte Cicero immer noch den Eindruck des gelassenen Advokaten, doch ich spürte seine wachsende Erregung. Hier hatte er die beeidigte Erklärung von Dio aus Halesa, dem Verres für einen Freispruch 10.000 Sesterze abgepresst, alle Pferde und Wandteppiche sowie alles Gold- und Silberzeug geraubt hatte. Dann die schriftlichen Aussagen von Priestern mit einer Liste der Objekte, die man aus ihren Tempeln gestohlen hatte. Hier die Aussagen von Bauern, die Verres Agenten Schutzgeld gezahlt hatten, nachdem diese ihnen gedroht hatten, sie auszupeitschen. Dann die Geschichte des erbarmungswürdigen Sopater aus Tyndaris, den Verres Liktoren mitten im Winter nackt an eine Ritterstatue gefesselt hatten, bis er und seine Mitbürger sich bereit erklärten, Verres die wertvolle Bronzestatue des Merkur auszuhändigen, die der Gemeinde gehörte. »Das ist keine Provinz, die Verres da leitet«, murmelte Cicero. Das ist ein durchorganisierter Verbrecherstaat. Mit Einverständnis der 3 Sizilier packte ich die Unterlagen zusammen und schloss sie in die Geldtruhe des Senators. Es ist von entscheidender Bedeutung, Dass kein Wort von all dem nach außen dringt, schärfte Cicero ihnen ein. Tragt auf jeden Fall weiter Aussagen und Beweise zusammen, aber geht bitte diskret vor. Verres hat schon oft zu Gewalt und Einschüchterung gegriffen, und wenn er sich schützen muss, wird er es sicher wieder tun. Wir müssen den Schurken überrumpeln. Bedeutet das, dass du uns hilfst? Fragte Stenius, der das kaum zu hoffen gewagt hatte. Cicero schaute ihn an, gab ihm aber keine Antwort. Als der Senator am Nachmittag von seinen Gerichtsterminen wieder nach Hause kam, machte er sich daran, den Streit mit seiner Frau aus der Welt zu schaffen. Er schickte Sositeus los, um einen Strauß Sommerblumen zu kaufen. Diese mussten wohl ihren Zweck erfüllt haben, denn an jenem Abend, als die Liegen aufs Dach getragen wurden und die Familie unter dem sternenklaren Sommerhimmel zu Abend aß, hatte der Strauß einen Ehrenplatz in der Mitte des Tisches. Ich weiß das deshalb, weil Cicero mich nach dem Essen nach oben rufen ließ. »Ah, da ist er ja«, sagte er. »Tiro, der gewiefteste Politiker von uns allen. Dann kann ich ja nun zur Verkündigung schreiten. Ich habe mich entschieden, für das Amt des Ädils zu kandidieren.« »Köstlich«, rief Quintus lachend, der glaubte, das sei ein Witz. Dann hörte er plötzlich auf zu lachen. »Aber was soll daran lustig sein?« »Gar nichts. Lustig wird's erst, wenn ich gewinne.« »Aber du kannst nicht gewinnen. Du hast doch gehört, was Pompeius gesagt hat. Er will nicht, dass du kandidierst.« »Wer kandidiert, hat Pompeius nicht zu bestimmen. Wir sind freie Bürger Roms. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen.« »Aber gegen Pompeius Widerstand sind wir chancenlos«, wiederholte Quintus. »Welchen Sinn hat es, sich Pompeius zum Feind zu machen?« Worauf Terentia erwiderte: »Nach gestern wäre die richtigere Frage, welchen Sinn es hat, Pompeius zum Freund zu haben.« »Terentia hat recht«, sagte Cicero. »Der Vorfall von gestern war mir eine Lehre. Angenommen, ich hänge die nächsten ein, zwei Jahre an Pompeius Lippen, immer in der Hoffnung, dass er mir irgendwann mal seine Gunst erweist. Der Senat ist voll von solchen Männern, ohne Hoffnung, alt geworden beim Warten. Wenn du Macht willst, dann musst du sie dir nehmen, wenn die Zeit dafür reif ist. Und für mich ist sie jetzt reif.« »Aber wie willst du das schaffen?« »Ich werde Gaius Verres wegen Erpressung vor Gericht bringen.« Er hatte die Katze aus dem Sack gelassen. Keiner sagte ein Wort. »Was ist mit euch los?« fragte Cicero schließlich lächelnd. »Es ist Tradition, dass dem siegreichen Ankläger der Rang des Verurteilten zusteht. Mit Verres Schuldspruch genieße ich im Senat praktisch über Nacht den Rang eines Prätors. Schluss mit dem ewigen Aufspringen von der Senatsbank, Schluss mit dem Zittern, ob man auch das Wort bekommt. Ich werde mich den römischen Bürgern als so unnachgiebig präsentieren, dass meine Wahl zum Ädil außer Frage steht. Das Beste daran ist allerdings, dass ich, Cicero, das alles schaffen werde, ohne irgendwem etwas schuldig zu sein, am wenigsten Pompeius Magnus.« »Und wenn wir verlieren?« fragte Quintus, der schließlich die Sprache wiedergefunden hatte. »Wenn du Verres nicht zu Fall bringst, dann hat er gute Chancen, Konsul zu werden. Und dann wird er keine Ruhe geben, bis er dich vernichtet hat.« »Das ist wahr«, gab Cicero zu. »Wenn du einen gefährlichen, wilden Eber töten willst, dann musst du es mit dem ersten Hieb schaffen. Aber wenn du es schaffst, begreift ihr denn nicht? Auf diese Weise kann ich alles auf einmal erreichen. Dieser eine Hieb kann mir den direkten Weg zum Konsulat ebnen.« Das war das erste Mal, dass ich ihn dieses große, ehrgeizige Ziel habe aussprechen hören. Das Konsulat. Für jeden Mann, der im öffentlichen Leben stand, war das die Apotheose. Es war auf Erden das, was der Unsterblichkeit am nächsten kam. Es ist erstaunlich, wie viele Gefälligkeiten man nach 6 Jahren unermüdlicher Anwalts- und Beratertätigkeit einfordern kann. Ciceros Wahlkampfkalender war bald mit Terminen überfüllt, und sein ohnehin langer Arbeitstag wurde noch länger. Nach getaner Arbeit bei Gericht oder im Senat eilte er nach Hause, nahm ein schnelles Bad, zog sich um und machte sich wieder davon, um eine seiner mitreißenden Reden zu halten. Quintus fungierte wie üblich als Ciceros Wahlkampfleiter und Lucius wurde mit der Aufgabe betraut, die Klage gegen Verres zu koordinieren. Der Statthalter wurde Ende des Jahres aus Sizilien zurückerwartet, worauf er, im Augenblick, da er städtischen Boden betrat, sein Imperium und damit auch seine Immunität vor Strafverfolgung verlieren würde. Cicero war entschlossen, bei erster Gelegenheit zuzuschlagen und ihm möglichst keine Zeit zu lassen, Beweismittel zu beseitigen oder Zeugen einzuschüchtern. Um keinerlei Verdacht aufkommen zu lassen, besuchten die Sizilier ihn nicht mehr in seinem Haus, sondern trafen sich heimlich an wechselnden Orten in der Stadt mit Lucius, der ab sofort als Kontaktmann agierte. Gegen Ende Dezember ereignete sich dann etwas, das auf dramatische Weise all die verschiedenen Stränge in Ciceros Leben zu einem einzigen zusammenführen sollte. Als ich eines noch dunklen Morgens die Tür öffnete, stand an der Spitze der Warteschlange der Mann, den wir in der Basilika der Volkstribunen als Verteidiger der Säule seines Urgroßvaters erlebt hatten, Marcus Porcius Cato. Er war allein gekommen, ohne einen dienstbaren Sklaven, und er sah aus, als hätte er die Nacht auf der Straße verbracht. Natürlich war Cicero neugierig, warum ein Mann von derart vornehmer Abstammung an seine Tür klopfte. Immerhin gehörte Cato, so bizarr er auch war, zum Kern der alten republikanischen Aristokratie. Ich setzte mich in eine Ecke, um Notizen zu machen, und der junge Cato, der nie ein Freund von seichtem Geplauder gewesen war, kam sofort zur Sache. Er brauche einen guten Anwalt, sagte er, und Ciceros Auftritt vor den Volkstribunen habe ihm gefallen, denn auch er halte es für eine Ungeheuerlichkeit, wenn sich ein Mann wie Verres über die altehrwürdigen Gesetze stelle. Um es kurz zu machen, er war mit seiner Cousine Emilia Lepida verlobt, einem bezaubernden jungen Mädchen, dessen kurzes 18-jähriges Leben schon von Tragödien gezeichnet war. Als sie 13 war, ließ sie ihr damaliger Verlobter, der arrogante junge Aristokrat Scipio Nasica, auf erniedrigende Weise sitzen. Als sie 14 war, starb ihre Mutter. Als sie 15 war, ihr Vater. Als ein Jahr später auch noch ihr Bruder starb, stand sie völlig allein da. »Das arme Mädchen«, sagte Cicero, »wenn sie deine Cousine ist, dann war ihr Vater Emilius Lepidus Livianus, der vor 6 Jahren Konsul gewesen ist. Und der war der Bruder deiner kürzlich verstorbenen Mutter Livia, richtig?« »Richtig.« »Na dann, Cato, meinen Glückwunsch zu dieser ausgezeichneten Partie. Mit dem Blut dieser 3 Familien in den Adern, die nächsten Verwandten allesamt tot, ist sie sicher die reichste Erbin von ganz Rom.« »Genau das ist das Problem. Ihr ehemaliger Freier Scipio Nasica ist gerade aus Spanien zurückgekommen, wo er in der Armee von Pompeius, dem sogenannten Großen, gekämpft hat. Und als er gehört hat, wie reich sie auf einmal ist, da hat er gleich seinen alten Anspruch geltend gemacht.« »Naja, aber die Entscheidung liegt ja wohl bei der jungen Dame, oder?« »Sicher«, stimmte Cato zu. »Sie war damit einverstanden.« »Tja«, sagte Cicero und lehnte sich zurück, »das ist natürlich ein Problem, aber wenn deine Cousine mit 15 zur Waisen geworden ist, dann hat man doch sicher einen Vormund bestellt. Rede doch mit ihm. Kraft seines Amtes kann er die Heirat wahrscheinlich verbieten. Wer ist der Vormund?« »Ich.« »Du? Du bist der Vormund der Frau, die du heiraten willst?« »Ja. Ich bin ihr nächster männlicher Verwandter.« Cicero musterte seinen künftigen neuen Klienten. Das wirre Haar, die nackten schmutzigen Füße, die Tunika, die er wahrscheinlich seit Wochen nicht mehr gewechselt hatte. »Und was soll ich jetzt für dich tun?« »Ich will, dass du rechtliche Schritte gegen Scipio und wenn nötig auch gegen Lepida einleitest. Der Spuk muss ein Ende haben.« »Diese rechtlichen Schritte, willst du die in deiner Eigenschaft als zurückgewiesener Freier oder als Vormund des Mädchens eingeleitet wissen?« »Egal.« Cato zuckte mit den Achseln. »Beides.« Cicero kratzte sich am Ohr. »So grenzenlos auch mein Vertrauen in die Herrschaft des Rechts ist«, sagte er vorsichtig, »so begrenzt ist doch mein Erfahrungsschatz mit jungen Damen. Aber selbst ich, Cato, habe meine Zweifel, ob man mit einem Prozess das Herz eines Mädchens gewinnen kann.« »Was hat das Herz eines Mädchens damit zu tun? Das ist eine Frage des Prinzips.« »Und des Geldes«, hätte man hinzufügen können, wenn es sich um irgendeinen anderen Mann gehandelt hätte. Aber Cato genoss das luxuriöseste Privileg der sehr Reichen. Geld interessierte ihn nur wenig. Er hatte jede Menge geerbt und verschenkte es, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden. Nein, immer war es das Prinzip gewesen, das Cato getrieben hatte, das nie nachlassende Bestreben, keinen Kompromiss zu dulden. »Wir müssten zum Gericht für Veruntreuungen gehen«, sagte Cicero, »und Klage wegen Bruchs des Eheversprechens einreichen. Wir müssten beweisen, dass du mit Lepida einen Vertrag hattest und dass folglich Lepida eine Betrügerin ist. Wir müssten beweisen, dass Scipio ein geldgieriger Schuft ist. Ich müsste beide in den Zeugenstand rufen und in Stücke reißen.« Dann tu es, sagte Cato mit glänzenden Augen. Und am Ende würden wir wahrscheinlich trotzdem verlieren. Nichts lieben Geschworene mehr als unglücklich Verliebte und Waisenkinder. Du würdest dich nur zum Gespött von ganz Rom machen, Cato. Was kümmert mich das Geschwätz der Leute? Sagte Cato verächtlich. Aber auch wenn wir gewinnen, stell dir das einmal bildlich vor, am Ende müsstest du die kreischende Lepida durch ganz Rom schleifen, aus dem Gerichtssaal bis in ihr neues eheliches Heim. Das wäre der Skandal des Jahres. Sind wir also schon so tief gesunken? Fragte Cato mit bitterer Stimme. Der Ehrenmann muss beiseite treten, damit der Strauchdieb triumphieren kann? Er sprang auf. Ich brauche einen Anwalt mit Eisen in den Knochen. Und wenn ich keinen finde, dann werde ich selbst Klage einreichen. Nachdem Cato gegangen war, sagte Cicero zu mir, der junge Mann ist so begierig darauf, jedem seine Prinzipientreue vor Augen zu führen, wie ein Säufer auf eine Kneipenschlägerei aus ist. Dennoch war Cato einverstanden gewesen, dass Cicero sich in seinem Namen an Scipio wandte. Ich sah Cicero an, dass die Gelegenheit, den Aristokraten persönlich unter die Lupe nehmen zu können, ganz nach seinem Geschmack war. Es gab buchstäblich keinen Mann in Rom, dessen Stammbaum imposanter war als der des Quintus Caecilius Metellus Pius Cornelianus Scipio Nasica. Nasica bedeutet Spitznase, die er im Übrigen sehr hoch trug. Er war nicht nur der leibliche Sohn eines Scipio, sondern auch der Adoptivsohn von Metellus Pius, dem nominellen Oberhaupt des Geschlechts der Metelli. Vater und Adoptivsohn waren erst kürzlich aus Spanien zurückgekehrt. Man erwartete, dass sie bei Pompeius Triumph am 29. Dezember direkt hinter dem General in die Stadt reiten würden. Cicero beschloss, ein Treffen für den 30. zu vereinbaren. Der 29. Dezember. Was für ein Tag. Seit Sulla hatte Rom ein solches Schauspiel nicht mehr gesehen. Ich stand am Triumphbogen. Ganz Rom schien sich an diesem grauen Morgen entlang der Strecke eingefunden zu haben. Vom Marsfeld kommend passierten als erste sämtliche Mitglieder des Senats, einschließlich Cicero, den Bogen, zu Fuß, angeführt von den Konsuln und den anderen Magistraten. Dann kamen die Trompeter mit schallenden Fanfaren. Dann die Fuhrwerke und Tragen mit der Beute aus dem Spanischen Krieg. Anschließend Holzmodelle der Städte, die Pompeius erobert und geplündert hatte, Tafeln mit deren Namen und mit den Namen aller berühmten Männer, die er im Kampf getötet hatte. Dann die von den Opferpriestern gesteuerten, mächtigen weißen Bullen, an deren vergoldeten Hörnern Bänder und Blumengirlanden hingen und die schwerfällig ihrem Opfertod entgegentrotteten. Danach stampfende Elefanten, das Wappentier der Metelli und rumpelnde Ochsenkarren mit Käfigen voller wilder Tiere aus den Bergen Spaniens, die brüllend und tobend an den Stäben zerrten. Dann die Waffen und Insignien der geschlagenen Rebellen und dann in rasselnden Ketten die Gefangenen selbst. Und dann, unter dem aufbrandenden Jubel der riesigen Menge, trotteten erst die vier weißen Pferde, die den Wagen des Imperators zogen, durch das Tor, bevor schließlich Pompeius selbst auftauchte, aufrecht stehend in dem wie eine Tonne geformten, über und über mit Juwelen bedeckten Triumphwagen. Er trug einen goldbestickten Umhang und eine mit einem Blumenmuster verzierte Tunika. In der rechten Hand hielt er einen Lorbeerzweig, in der linken ein Zepter. Den Kopf zierte ein Kranz aus delphischem Lorbeer, das attraktive Gesicht und der muskulöse Körper waren, zum Zeichen, dass er an diesem Tag wahrhaftig die Verkörperung Jupiters war, mit Zinnober rot eingefärbt. Neben ihm stand sein 8-jähriger Sohn, der goldlockige Gnaeus. Dem Triumphwagen folgte der alte Metellus Pius, der auf einem schwarzen Streitross saß. Sein bandagiertes Bein zeugte von einer im Kampf erlittenen Verwundung. Neben ihm ritt sein Adoptivsohn Scipio, ein attraktiver junger Bursche von 24 Jahren. Kein Wunder, dachte ich mir, dass er Lepida lieber war als Cato. Es folgten die Legionen von Pompeius Fußsoldaten, Tausende und Abertausende sonnenverbrannter Veteranen in Marschordnung, deren trampelnde Schritte die Erde erzittern ließen, die aus vollem Hals »Io Triumphe« schrien. Es dauerte den halben Morgen, bis alle vorübergezogen waren. Die Prozession wand sich durch die Straßen Roms dem Forum entgegen, wo Pompeius die Stufen zum Kapitol hinaufschreiten würde, um vor dem Tempel des Jupiter ein Opfer zu zelebrieren, während traditionsgemäß zur gleichen Zeit seine berühmtesten Feinde in die Gewölbe des Staatsgefängnisses hinuntergeführt würden und durch das Würgeeisen den Tod fänden. Ich hörte das ferne Jubelgeschrei in der Stadtmitte, ersparte mir aber den Anblick und blieb am Triumphbogen stehen, um mir mit der geschrumpften Menge Crassus' Ovation anzuschauen. Er machte das Beste daraus und marschierte zusammen mit seinen Söhnen durch das Tor. Nach dem glanzvollen Pomp von Pompeius' Festzug war die Darbietung dürftig. Ich bin mir sicher, dass Crassus ziemlich verärgert darüber war, sich einen Weg durch die Pferde- und Elefantenscheiße bahnen zu müssen, die ihm sein Kollege Konsul hinterlassen hatte. Und da er fast alle Sklavenrebellen an der Via Appia ans Kreuz hatte nageln lassen, konnte der Arme nicht mal mit einer stattlichen Anzahl Gefangener aufwarten. Am nächsten Tag machten Cicero und ich uns auf den Weg zu Scipios Haus. Der junge Mann räkelte sich lässig auf einem Sofa, das inmitten von wertvollen, wahllos herumstehenden Kunstobjekten stand. Er stand nicht auf, als Cicero eintrat, eine Beleidigung gegenüber einem Senator, und bot ihm auch keinen Platz an, sondern fragte mit schleppender Stimme nach dem Grund seines Besuchs. Bestimmt, aber höflich, erklärte ihm Cicero, Cato sei sowohl mit der umworbenen jungen Dame offiziell verlobt, wie auch ihr Vormund. Sie hätten es folglich mit einem juristisch wasserdichten Fall zu tun. Er listete die Präzedenzfälle auf und endete damit, dass Cato entschlossen sei, vor dem Gericht für Veruntreuungen Klage zu erheben. Er sehe nur einen sicheren Weg, diese Demütigung zu vermeiden, und der sei der, dass Scipio sein Werben umgehend einstelle. »Was für ein Spinner«, sagte Scipio gelangweilt und betrachtete lächelnd das Deckengemälde. »Sonst hast du nichts zu sagen?«, fragte Cicero. »Nein, das ist alles«, antwortete Scipio. »Lepida?« Daraufhin trat eine ernste junge Frau, die das Gespräch offenbar mitgehört hatte, hinter einem Wandschirm hervor. »Das ist meine Frau. Wir haben gestern Abend geheiratet. Was du hier siehst, sind die Hochzeitsgeschenke unserer Freunde. Pompeius Magnus ist direkt nach der Opferzeremonie auf dem Kapitol zu uns gekommen. Er war unser Trauzeuge.« »Nun«, sagte Cicero und ließ den Blick über die Hochzeitsgeschenke schweifen, »da bleibt mir nur, dir zu gratulieren, Scipio, wenn auch nicht im Namen meines Klienten, nehme ich an. Vielleicht darf ich dir als mein Geschenk anbieten, Cato davon zu überzeugen, sich der Realität zu beugen.« »Das wäre sicher das außergewöhnlichste Geschenk auf Erden«, sagte Scipio. »Mein Vetter ist im Grunde seines Herzens ein guter Mensch«, fügte Lepida hinzu. »Würdest du ihm meine besten Wünsche ausrichten und meine Hoffnung, dass wir uns eines Tages wieder versöhnen?« »Natürlich«, sagte Cicero, verbeugte sich feierlich und drehte sich schon um, als er abrupt innehielt. »Das ist ja wirklich ein prachtvolles Stück.« Er meinte eine etwa halb mannshohe Bronzestatue des nackten Apollo, der auf einer Leier spielte. In den Oberschenkel war in winzigen silbernen Lettern der Name des Bildhauers eingearbeitet: Myron. »Ach, die Statue«, sagte Scipio beiläufig, »die hat mein berühmter Vorfahr Scipio Africanus wohl mal irgendeinem Tempel geschenkt. Warum? Kennst du sie etwa?« »Wenn ich mich nicht irre, stammt sie aus dem Tempel des Esculap in Agrigent.« »Ja, richtig«, sagte Scipio. »Aus Sizilien. Verres hat sie von den Priestern da unten bekommen und sie mir gestern Abend zum Geschenk gemacht.« Auf diese Weise erfuhr Cicero, dass Gaius Verres nach Rom zurückgekehrt war und schon seine korrupten Fühler ausstreckte. »Dieser Dreckskerl«, rief Cicero aus, während wir den Berg hinuntergingen, »immer wieder ballte er in ohnmächtiger Wut die Fäuste. Dieser verdammte Dreckskerl. Er hatte allen Grund, beunruhigt zu sein. Wenn der junge Scipio von Verres einen Myron bekommen hatte, dann waren die Stücke, mit denen er Hortensius, die Metellus-Brüder und seine anderen prominenten Verbündeten im Senat bestochen hatte, noch fetter gewesen. Und das waren genau die Männer, aus denen man für einen Prozess die Geschworenen auswählen würde. Dass außerdem Pompeius Gast der gleichen Hochzeitsfeier gewesen war wie Verres und die führenden Aristokraten, war ein weiterer Schlag für Cicero. Jetzt musste er auf die schreckliche Möglichkeit gefasst sein, dass alle mächtigen Gruppen in Rom sich gegen ihn verbünden würden, sollte er den Prozess gegen Verres weiter vorantreiben. Aber er hatte jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken. Cato hatte mit Cicero vereinbart, dass er ihn nach dem Gespräch im Haus seiner Halbschwester Servilia erwartete, und das lag ebenfalls in der Via Sacra, nur ein paar Häuser von Scipios Anwesen entfernt. Servilia führte uns ins Tablinum, wo Cato schon auf uns wartete. Bei ihm war der Philosoph Athenodorus Kordilion aus Tarsos, ein Stoiker, der fast nie von Catos Seite wich. Wie nicht anders zu erwarten, reagierte Cato auf die Nachricht von Lepidas Vermählung übellaunig. Fluchend lief er im Raum umher. »Beruhige dich, Cato«, sagte Servilia nach einer Weile. »Es ist doch offensichtlich, dass die Sache erledigt ist. Besser, du findest dich damit ab. Du hast sie nicht geliebt. Du weißt doch gar nicht, was Liebe ist. Ihr Geld brauchst du auch nicht. Du hast selbst jede Menge. Sie ist ein rührseliges kleines Ding. Du findest 100 bessere.« Daraufhin stampfte Cato wütend aus dem Raum. Sein Stoiker folgte ihm auf dem Fuße. »Ich bitte um Entschuldigung«, sagte Servilia zu Cicero. »Wenn er sich in etwas verbissen hat, dann gibt er einfach nicht nach. Das ist ja auch eine Qualität, oder? Deine Verres-Rede vor den Volkstribunen hat er in höchsten Tönen gelobt. Nach dem, was er mir erzählt hat, musst du ein ganz gefährlicher Bursche sein. Ich mag gefährliche Burschen.« Sie streckte Cicero zum Abschied die Hand hin. Er nahm sie, und es kam mir so vor, als drückte Servilia sie länger, als es die Höflichkeit erfordert hätte. »Würdest du von einer Frau einen Rat annehmen?« »Von dir immer.« »Mein anderer Bruder, Caepio, mein leiblicher Bruder, ist mit Hortensius' Tochter verlobt. Er hat mir berichtet, dass Hortensius gestern von dir gesprochen und dabei den Verdacht geäußert hätte, dass du planst, Verres vor Gericht zu zerren. Und er hat mir erzählt, dass Hortensius irgendetwas gegen dich im Schilde führe. Das ist alles, was ich weiß.« »Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich Verres vor Gericht zerren wollte«, fragte Cicero lächelnd, »was würdest du mir da raten?« »Ganz einfach«, antwortete Servilia.